Ja, wir stehen hier am Rande des Erfurter Domplatzes mit Blick auf Dom und Severi. Und hier am Domplatz 23 lebte die Familie Bär und eben der kleine Günther Bär, damals 4 Jahre alt, deportiert. Und dann verlieren sich die Spuren und wir gehen davon aus, dass die Familie umgekommen ist. 67 Jahre später soll die Erinnerung an Schicksale wie die der Familie Bär nach Erfurt zurückkehren. So Martin Borowski vom Verein Erfurter Gedenken. Heute ist im Haus Nummer 23 ein Bäckerladen. Kunden werden die Denknadel kaum übersehen. Ein spitz zulaufender, umgekehrter Edelstahlkegel, auf dem eine große, orangefarbige Holzkugel sitzt. Stolze 1,70 Meter hoch. Man habe sich bewusst für die auffällige Plastik der jungen Erfurter Künstlerin Sophie Hollmann entschieden, so Martin Borowski. Diese Nadel sticht ja gewissermaßen auch in eine Wunde oder ins Herz der Stadt. Ja? Und das soll ja auch diese Stiche geben, die so zum Denken anregen, der Stachel. Und dann auch die Möglichkeit, über diese Denknadel auch virtuell zu verarbeiten im Internet oder mit Audioguides oder Videoguides. Dabei habe man etwas anderes machen wollen, als Stolpersteine zu verlegen, die mittlerweile zu Tausenden in ganz Deutschland vor den früheren Wohn- und Geschäftshäusern von Opfern der Shoah liegen. Es gibt da mehrere Gründe dafür. Also uns hat schon bewegt, dass eine jüdische Zeitzeugin, wohl mit die letzte Überlebende in Erfurt, sagte, ich möchte nicht, dass auf die Menschen, die mir lieb waren, dass auf sie getrampelt wird, dass deren Namen mit Füßen getreten werden. Es werden zunächst 4 Denknadeln aufgestellt. Für Familie Bär am Domplatz, in der heutigen Straße des Friedens 13 für die Witwe des Rabbiners Schifftan, in der Puschkinstraße 16 für den Lehrer Leopold Stein und in der Straße des Friedens 1 für Hilde und Karl Ludwig Spier. Diese Nadel wird übrigens gemeinsam von der Künstlerin und ihrer Familie gestiftet. Robert Hollmann gibt zu, dass er sich erst durch die Arbeit seiner Schwester mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Ich denke mal, hat man als Erfurter Firma oder als Erfurter Bürger eigentlich die Pflicht, auch mit dran beteiligt zu sein an so einer Aktion. Ich hoffe, dass es dann vielen so geht, wie das mir ging, die mit dem Projekt dann in Berührung kommen und anfangen, selbst mal zu recherchieren und zu sagen, okay, dort sind schlimme Dinge passiert, damit das muss ich aufarbeiten, da muss ich mitmachen, damit sollte ich mich befassen. Die Materialien, Holz und Stahl, habe seine Schwester, die derzeit wegen eines Auftrags nicht selbst vor Ort sein kann, bewusst gewählt, erklärt Robert Hollmann. Das ist ja auch ein Anliegen von dem künstlerischen Konzept gewesen, diesen Gegensatz herzustellen zwischen dem kalten Stahl und diesem warmen, natürlichen Material. Zusätzlich die Farbe, um die Signalwirkung zu erzielen. 1.800 Euro kostet eine Denknadel. Neben den Hollmanns stiften die evangelische Kirche, die Abgeordneten der Stadt Erfurt, die übrigens auch die Kosten für die Fundamente übernimmt, und der Verein Erfurter Gedenken selbst. Martin Borowski hofft, dass mindestens 2 Nadeln pro Jahr hinzukommen. Noch ist nicht klar, wie viele Nadeln es überhaupt einmal werden, denn die Opferzahlen schwanken beträchtlich. Knapp 1.300 Juden lebten vor dem Zweiten Weltkrieg in Erfurt. Ganze 15 haben die Nazi-Zeit in der Stadt überlebt. 250 konnten fliehen. Dennoch gehen die offiziellen Zahlen nur von 300 Holocaust-Opfern aus. Wolfgang Nossen, Vorsitzender der jüdischen Landesgemeinde Thüringens, fragt sich, wo sind die anderen hin? In den letzten Jahren hat man immer mehr reduziert. Es gab hier so eine historische Kommission und die haben halt geforscht und. Auf dem Erfurter Friedhof war eine Gedenkwand für die 800 ermordeten Erfurter Juden. Die ist angeblich nicht mehr da. Die jüdische Gemeinde ist übrigens nicht am Denknadelprojekt beteiligt. Das wollen sie auch nicht, betont Wolfgang Nossen, selbst einer der wenigen Überlebenden der jüdischen Gemeinde Breslau. Also ich will mir nicht selber Denkmale setzen. Das ist eine Sache der nichtjüdischen Mitbürger. Und deswegen habe ich es generell begrüßt, dass Erfurt nun auch, ja, nur auch sich anschließt. Mit der künstlerischen Umsetzung zeigt sich Nossen allerdings weniger zufrieden. Als ich dann eine Fotomontage sah, bin ich erschrocken. Erstmal, es sah aus wie eine Eistüte. Das habe nicht nur ich so gesehen. Ich bin auch angerufen worden und können Sie da nicht Einfluss nehmen? Ich konnte nicht, denn es war ja schon abgesegnet. Der Preis war schon zugesprochen, es war eben diese Tüte. Doch bei aller Kritik, am Ende klingt Wolfgang Nossen dennoch versöhnlich. Die Grundidee ist ja die, damit werden den Toten ihre Namen wiedergegeben. Und letztendlich darauf kommt es an.